Bereit. Fertig. Alles klar. Yeah. Bist du fertig? Ja. Okay, alles klar. Wir rocken das Ding und zwar nicht vom letzten Jahr, sondern von heute und fetter Ausbeute. Denn neues Equipment, gleiche Leute, neuer Jam. Damn, kein Jam, sondern eine Session. Die Räumlichkeit variiert, doch nicht unsere Fashion. Der Beat bombardiert und fasziniert wie Mad Dreschen. Wir beginnen zu swingen, ich nehm das Mic und bin bereit. Wir gestikulieren direkt vor unserer Stirn und bringen durch den Schall das Geschirr zu clearen. Doch immer nur wir, so als Noob zu dir. Altes Zeug ganz neu, was er und ich dir servier. Du willst abgehen, uns verstehen und guten Rap. Du bist friedlich unterwegs, ein ganz neuer Aspekt. Du willst Sinn in den Texten, nimmst dir Zeit zum Relaxen. Du hast Ruhe im Blut, denn diese tut verdammt gut. Dann schnell die Disc genommen und in den Player rein. Und deine kranken Gedanken kommen langsam wieder heim. Alles klar? Zieh den Kopf lieber wieder heraus, bevor er summt. Denn bei uns steht Text und Inhalt im Vordergrund. Ob krank oder gesund, das bist du nicht gewohnt. Die Konkurrenz schläft, dafür wirst du jetzt belohnt. Zieh den Kopf lieber wieder heraus, bevor er summt. Denn bei uns steht Text und Inhalt im Vordergrund. Ob krank oder gesund, das bist du nicht gewohnt. Die Konkurrenz schläft, dafür wirst du jetzt belohnt. Ist bei Mike an? Okay, dann zeige ich, was ich kann. Bleib mit Sicherheit am Ball, aufgeben auf keinen Fall. Ein Verfall meiner Motivation ist nicht in Sicht. Meiner Lang kein Gehör, wenn man nur drin spricht. Sing im Licht meines eigenen kleinen Scheinwerfers. Was du hitzt im Stillen, im Zeichen eines Heimwerkers. Dafür treffe ich mich mit Gleichgesinnten, wo wir den Reim bestimmen, unseren Style erfinden. Mein und dein verbinden, gemeinsam fusionieren. Als kompakte Hörwelt die Illusion ziehen. Schon verlieren Zorn von morgen, heute an Gewicht. Wunschstillung der Meute, die sich Erleuchtung verspricht. Verabscheue Verbeugung vor scheinbar Bestimmten. Immer aufs Neue kämpf ich gegen das Erblinden. Überwinden einer stumpfen, zu engen Sichtweise. Also sprich leise für eine kleine Lichtschneise. Zieh den Kopf lieber wieder heraus, bevor er summt. Denn bei uns steht Text und Inhalt im Vordergrund. Ob krank oder gesund, das bist du nicht gewohnt. Die Konkurrenz schläft, dafür wirst du jetzt belohnt. Zieh den Kopf lieber wieder heraus, bevor er summt. Denn bei uns steht Text und Inhalt im Vordergrund. Ob krank oder gesund, das bist du nicht gewohnt. Die Konkurrenz schläft, dafür wirst du jetzt belohnt.